Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, den 14. September 90. Herr von Schäffer, ein reisender Gelehrter aus Münster, der mir empfohlen worden ist, hat dich sehen und kennenlernen wollen, da er sich einige Tage in Jena aufhalten will und für dich sehr enthusiasmiert ist. Er fürchtet, abgewiesen zu werden, wenn er keinen Brief an dich hat, und hat mich zu diesem Behuf um einen gebeten. Weiter weiß ich nichts von ihm. Übrigens bin ich im Appellationsgerichte eingeführt. Die Arbeit gefällt mir und ich bin mit meiner Lage zufrieden. Lebe wohl, M und D grüßen dich und dein Weibchen. K.